Paulus, Gefangener Christus Jesus, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren teuren Mitarbeiter, und die Schwester Appia und Archippus, unseren Mitstreiter und die Gemeinde deines Hauses, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit, indem ich deiner gedenke in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und dem Glauben, den du hast zu dem Herrn Jesus und für alle Heiligen, auf dass der Anteil an deinem Glauben wirksam werden möge in der Erkenntnis alles Guten, was unter euch ist, für Christus. Denn ich hatte viel Freude und Trost über deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt sind, Bruder. Darum, obwohl ich in Christus mich ganz berechtigt weiß, dir vorzuschreiben, was sich ziemt, ziehe ich doch um der Liebe willen vor, dich zu bitten. Siehe mich an, ich Paulus, ein Greis, jetzt auch Gefangener Christus Jesus, bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt in meinen Ketten, den Onesimus, der dir einst wenig wert, jetzt aber dir und mir hoch wert geworden, ich schicke ihn zurück, ich schicke dir mein Herz damit. Gerne hätte ich ihn behalten, dass er mir statt deiner diene in den Banden des Evangeliums, aber ich wollte nichts tun ohne dein Einverständnis, damit nicht die Wohlset von dir wie gezwungen herauskomme, sie sollte freiwillig sein. Ist er doch vielleicht eben darum auf eine kurze Zeit dir genommen worden, damit du ihn auf ewig hättest, nicht mehr als Knecht, sondern als etwas viel Besseres, als geliebten Bruder, mir gewiss, wie sollte er es dir nicht noch mehr sein im Fleisch sowohl als im Herrn? Wenn ich dir Mitgenosse bin, so nimm ihn an wie mich. Hat er dir aber Schaden getan oder schuldet dir, so schreibe es auf meine Rechnung. Ich Paulus schreibe es eigenhändig, ich werde es bezahlen, ich will nicht davon reden, dass du dich selbst mir schuldest. Ja, Bruder, ich möchte von dir etwas haben im Herrn, erquicke mein Herz in Christus. Im Vertrauen auf deine Willigkeit schreibe ich dir, ich weiß, dass du mehr tust, als ich sage. Rüste dich auch, mich zum Gaste zu haben, ich hoffe, dass ich euch durch euer Gebet wiedergeschenkt werde. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit eurem Geiste.